Erster Gott spricht gegen das Land Hadrach und Damaskus. Er sieht alle Menschen und Israel. Zweiter, er spricht auch gegen Hamat, Tyrus und Sidon. Diese Städte sind sehr klug. Drittes, Tyrus baute eine hohe Mauer. Die Stadt sammelte sehr viel Silber und Gold. Vierter, aber der Herr nimmt der Stadt alles weg. Er wirft die Mauern ins Meer. Fünfter, die Städte Askalon und Gaza haben Angst. Gaza verliert seinen König. Askalon wird leer sein. Sechster, fremde Leute wohnen bald in Asdod. Gott bricht den Stolz der Philister. Siebter, er nimmt ihnen das blutige Fleisch weg. Sie werden ein Teil von Gottes Volk. Achter, ich beschütze meinen Tempel vor Feinden. Kein fremder Herrscher kommt mehr. Ich passe auf. Neunter, freue dich sehr, Jerusalem. Dein König kommt zu dir. Er ist gut und demütig. Er reitet auf einem jungen Esel. Zehnter, er beendet den Krieg. Er bringt allen Völkern Frieden. Er regiert über die ganze Welt. Elfter, ich habe ein festes Versprechen gegeben. Ich befreie deine Gefangenen aus dem trockenen Brunnen. Zwölfter, kommt zurück in die feste Stadt. Ihr habt Hoffnung. Ich gebe euch heute alles doppelt zurück. Dreizehnter, ich brauche Juda und Ephraim für den Kampf. Deine Söhne kämpfen gegen die Griechen. Vierzehnter, Gott erscheint über ihnen. Seine Pfeile sind wie Blitze. Er bläst laut in die Trompete. Fünfzehnter, Gott beschützt sein Volk. Sie gewinnen den Kampf gegen ihre Feinde. Sie sind sehr stark. Sechzehnter, Gott rettet sein Volk wie ein Hirte seine Schafe. Sie glänzen wie Edelsteine in einer Krone. Siebzehnter, alles ist sehr schön. Es gibt viel Getreide und Wein für die jungen Leute.